möchte Ihnen etwas zeigen, Sir. Es ist ein Gürtel von einem Damenkleid. Hier. Ja, das sehe ich, Sergeant. Ich habe ihn Mrs. Bristol gezeigt und sie war sehr überrascht, Sir. Sie sagt, sie habe diesen Gürtel Chefinspektor Bristol mitgegeben. Dem Chefinspektor? Ja, Sir. Sie lässt sich nicht davon abbringen. Offenbar hat die Schwester des Chefinspektors ein Kleid in La Boutique gekauft, als sie das letzte Mal in London war und dann... Hören Sie, Thornton, was soll das alles? Worauf wollen Sie hinaus? Wo haben Sie diesen Gürtel gefunden? Auf der Leiche, Sir. Was meinen Sie mit auf der Leiche? In der Tasche des Regenmantels, Sir. Also schön, Thornton, überlassen Sie das mir. Wer ist jetzt noch in La Boutique? Edwards und Hale, Sir. Sie sollten um 11 Uhr fertig sein, obschon Edwards Schwierigkeiten hat. Was für Schwierigkeiten? Miss Mortimer hat sich geweigert, ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Ja, aber Miss Mortimer war doch diejenige, die die Leiche gefunden hat, nicht wahr? Jawohl, Sir. Was zum Teufel bildet die sich ein? Falls sie sich weiterhin weigern sollte, dann werde... Ja, was ist, Hilda? Ihre Verbindung mit Venedig, Sir. Chefinspektor Pristl ist am Apparat. Danke. Hallo? Hallo? Ja, hier spricht Robert Pristl. Robert, hier ist Daly, oh. Eric Daly. Hallo, Eric, was ist denn los? Robert, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Was ist denn? Sehr schlechte Nachrichten, leider. Was ist denn los? Ja, dein Bruder. Mein Bruder? Was ist mit Louis? Er ist ermordet worden. Hallo? Ja. Sind Sie Miss Mortimer? Ja, selbst. Kann ich mit Eve sprechen, bitte? Hier ist Robert Bristol. Oh, nur einen Moment, Mr. Bristol. Danke. Eve, für dich. Robert? Ja. Wo bist du? Hast du schon gehört wegen Louis? Ja, ich habe es gehört. Von wo sprichst du? London Airport. Ich bin eben angekommen. Hör zu, Eve, ich fahre jetzt direkt zum Jag und nachher hole ich dich im Geschäft ab. Ich muss mit dir sprechen. Ja, natürlich. Bist du allein? Ja. Catherine kommt morgen. Ich versuche ungefähr um 5 bei dir zu sein. Es kann aber ein bisschen später werden. Ja, ja, ich warte. Es spielt keine Rolle, wann du kommst. Ich bin hier. Wie geht es dir, Eve? Ach, es war schrecklich, Robert. Das kann ich mir denken. Es war so ein Schock. Ich weiß ja nicht einmal, was Louis hier im Geschäft wollte. Hast du ihn gefunden? Nein, Pearl. Miss Mortimer. Sie war heute etwas früher im Geschäft, weil sie... Ach Gott, das war so grauenhaft. Ja, mach dir keine Sorgen, Eve. Ich werde mich um alles kümmern. Miss Mortimer kam ungefähr um 8:30 ins Geschäft. Hm. Zuerst sah sie Louis gar nicht. Er war über einen Stuhl gelegt worden und jemand, vermutlich der Mörder, hatte die Leiche mit ein paar Kleidern zugedeckt. Und wie lange hatte sie dort gelegen? Das wissen wir nicht. Nach den Angaben unseres Arztes war er ungefähr seit 6 Stunden tot. Aber vergiss nicht, Louis ist nicht unbedingt in La Boutique ermordet worden. Seine Leiche kann auch erst nach dem Mord dorthin gebracht worden sein. Ja, klar. Was vermutest du? Ich weiß nicht. Wenn Letzteres zutrifft, dann hatte der Mörder oder auf jeden Fall ein Komplize einen Schlüssel. Wir haben keine Anzeichen gefunden, dass die Türe aufgebrochen worden wäre. Wie viele Schlüssel existieren? 2. Miss Mortimer hat einen und natürlich Mrs. Bristol. Robert, sag mal, was für eine Art Frau ist Miss Mortimer? Na, du hast sie ja gesehen. Strenger Typ, sehr geschäftstüchtig und ja, ziemlich schwierig manchmal. Na ja, aber was ist ihre Vergangenheit? Wo kommt sie her? Ich kenne sie nicht sehr gut. Im Anfang, als Eve noch mit Louis verheiratet war und das Geschäft mit La Boutique aufzog, da kam Eve in finanzielle Schwierigkeiten. Miss Mortimer lieh ihr Geld und begann dann allmählich, sich für das Geschäft zu interessieren. Sind die beiden Damen Geschäftspartner? Na, ich kenne die finanziellen Abmachungen nicht genau, aber ich würde sagen, sie sind Partner. War Miss Mortimer schon vorher im Geschäftsleben tätig? Nein, sie war Lehrerin. Ihr Vater war im diplomatischen Dienst und sie ist ja viel in der Welt herumgekommen. Wie in Mexico City, New Delhi und so weiter. Mhm. Ja, sie könnte eine sehr interessante Frau sein, wenn sie nicht immer so verdammt schlechter Laune wäre. Ja, offensichtlich kommt Mrs. Bristol trotzdem sehr gut mit ihr aus. Ja, sie verstehen sich glänzend, was mich überrascht. Denn die wenigen Male, da ich Miss Mortimer getroffen habe, da hat sie mich jedes Mal nach kürzester Zeit die Wände hochgetrieben. Ja, das glaube ich gerne. Sogar Edwards hat Schwierigkeiten mit ihr. Sie weigert sich, ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Und Sergeant Edwards hat doch sonst, weiß Gott, keine Schwierigkeiten mit dem schwachen Geschlecht. Nein, das kann man nicht behaupten. Robert, hast du was dagegen, wenn ich dir ein paar persönliche Fragen über Mrs. Bristol stelle? Natürlich nicht. Bitte, schieß los. Naja, also ich meine, Gott, sie ist eine äußerst charmante und attraktive Frau und ich bin dir sicher, dass sie... Du wolltest doch eine Frage stellen. Ja, gut. Wie waren ihre Beziehungen zu deinem Bruder? Sie waren geschieden. Ja, das weiß ich. Aber als ich heute Morgen mit ihr sprach, hatte ich den Eindruck, dass sie ihn trotz der Scheidung noch sehr gut mochte. Eve mochte Louis immer sehr gerne. Warum hat sie mir dann erzählt, dass sie ihn während Jahren nicht gesehen hat? Dass sie nicht mal wusste, dass er in London war? Ja, das hat sie dir erzählt? Ja. Dann stimmt's wahrscheinlich. Schließlich lebte er die meiste Zeit in Amerika. Ja, aber während der letzten 8 Tage wohnte er im Savoy und es sind verschiedene Zeitungsartikel über ihn erschienen. Er wurde sogar im Fernsehen interviewt. Es fällt mir einfach schwer zu glauben, dass Mrs. Bristol nichts von seiner Anwesenheit in London gewusst hat. Na, wir werden ja sehen, Eric. Also, überlass Mrs. Bristol mir, ich werde mit ihr sprechen. Vielen Dank, Robert. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Könntest du mir nur noch ein paar Angaben über Louis machen? Bitte? Wie alt war er? 48. Ach nein, wach war. Ja doch, 48. Und war er vermögend? Keine Ahnung. Er hat natürlich viel Geld verdient, aber hat es auch mit vollen Händen wieder ausgegeben. Es würde mich sehr wundern, wenn er eine größere Summe hinterlassen hätte. Falls das aber nun der Fall sein sollte, wer, glaubst du, erbt sein Vermögen? Wer es erbt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Noch was, Robert. Am Tag, bevor du in die Ferien gefahren bist, da hat Louis dir ein Telegramm geschickt und dich gebeten, ihn im Savoy zu treffen. Richtig. Hast du ihn damals getroffen? Ja. Und war er wie sonst? Ich meine, gut gelaunt? Oder? Nein, er machte sich Sorgen wegen einer jungen Dame, die er in San Francisco kennengelernt hatte. Er sagte, er hätte sich in sie verliebt, aber sie hätte ihn sitzen lassen. Das heißt, sie sei ganz einfach verschwunden. Mhm. Und er bat mich, nach Kalifornien zu kommen und sie zu suchen. Ja, und? Ich habe ihm gesagt, er soll sich nicht lächerlich machen. Ach ja, aber Louis, er war immer überenthusiastisch, wenn es sich um junge Damen handelte. Aha. Und wie hieß die betreffende junge Dame? Etwa Allen? Vielleicht Virginia Allen? Ja, wie kommst du darauf? Ach, wir haben einen Taschenkalender bei Louis gefunden und der Name war verschiedene Male drin notiert. Ach so. Sag mal, Robert, hat dir Mrs. Bristol einen Gürtel von einem Damenkleid nach Venedig mitgegeben? Allerdings. Woher weißt du das? Hast du ihn nach Venedig gebracht? Nein, ich muss ihn vergessen haben. Und wo? Ja, wahrscheinlich in meiner Wohnung. Jedenfalls war er nicht in meinem Koffer, als ich ihn in Rom auspackte. Warum fragst du das, Eric? Dein Bruder trug einen Regenmantel und wir haben den Gürtel in einer der Taschen gefunden. Was? Das ist doch nicht möglich. Doch, doch. Ja, aber wie ist er denn zu dem Gürtel gekommen? Das wissen wir nicht, Robert. Bist du sicher, dass es derselbe Gürtel ist? Mrs. Bristol behauptet es, aber überzeug dich selbst. Moment. Hier. Da ist er. Na, und? Tja. Der sieht tatsächlich genau gleich aus. Hat O'Hara ihn untersucht? Ja, den Gürtel und die Schnalle. Er hat nichts Ungewöhnliches daran gefunden. Es ist ein völlig normaler Gürtel von einem Seidenkleid. Ja, aber Sie sagten doch, Sie würden die Mantel selbst abholen, Madam. Ja, ich bin ganz sicher, dass Sie... Nein, es tut mir leid, Mrs. Bristol ist im Moment nicht hier. Nein, das ist nicht nötig. Ich nehme ein Taxi und bringe Ihnen den Mantel. Sicher. Gern geschehen, Madam. Guten Abend, Miss Mortimer. Oh, hallo, Mr. Bristol. Ist Eve nicht da? Sie ist nur schnell in die Apotheke gegangen. Sie muss jeden Moment hier sein. Wie geht es ihr? Soweit ganz gut, aber wir haben beide schreckliche Kopfschmerzen. Schon den ganzen Tag. Das wundert mich nicht. Es muss ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, als Sie die Leiche entdeckten. Ja, grässlich. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Ich hob die beiden Kleider auf Ich weiß nicht einmal genau, warum. Und da lag er mit einem Messer im Rücken. Haben Sie eine Ahnung, was mein Bruder hier im Laden wollte? Nicht die geringste. Er war jedenfalls vorher nie da gewesen. Haben Sie Louis gekannt? Nein, ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich erkannte ihn sofort nach der Fotografie. Welche Fotografie? Eve hat eine in ihrer Schreibtischschublade. Ah, ich verstehe. Ihr Bruder war ein ziemlicher Schürzenjäger, nicht wahr? Er hatte seine Fehler, wie wir alle. Ja, aber hat er nicht Eve wegen einer anderen sitzen lassen? Nein, nicht genau. Er hat sie einfach verlassen und ist nach Amerika gegangen. Miss Mortimer, warum haben Sie sich geweigert, Ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen? Weil der kleine Wichtigtuer von einem Sergeant seiner etwas zu sicher ist. Er hat mich nicht einmal höflich gefragt. Ich lasse mich nicht gern herumkommandieren, Mr. Bristol. Außer von Eve natürlich. Ich würde alles für die arme Eve tun. Haben Sie Mitleid mit ihr? Nein, nicht eigentlich Mitleid. Ich mache mir Sorgen um sie, schon seit einigen Tagen. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe einfach das unangenehme Gefühl, dass sie irgendwie in Schwierigkeiten ist. Hat sie Ihnen gesagt, sie sei in Schwierigkeiten? Nein, nein, das nicht, ja, aber... Wieso kommen Sie denn auf die Idee? Hören Sie mal, können wir das ein anderes Mal diskutieren? Sie kann jeden Moment hereinkommen und ich möchte nicht, dass sie denkt, wir hätten hinter ihrem Rücken über sie gesprochen. Oh, wenn sie hereinkommt, hören wir eben auf, über sie zu sprechen. Sagen Sie mir jetzt, warum glauben Sie, Eve sei in Schwierigkeiten? Nun, sie benimmt sich seit einiger Zeit etwas seltsam. Was meinen Sie mit seltsam? Ist sie schlecht gelaunt? Um Himmels Willen, nein. Ich habe noch nie erlebt, dass Eve schlecht gelaunt gewesen wäre. Wenn hier jemand schlechte Laune hat, bin ich es. Nein, sie ist einfach weit weg an nichts mehr interessiert, könnte man vielleicht sagen. Sie meinen, sie interessiert sich auch nicht mehr für ihre Arbeit, für das Geschäft? Genau. Am Freitag zum Beispiel kam sie überhaupt nicht in den Laden. Und am Samstagmorgen auch nicht. Ah. Ich versuchte, sie in ihrer Wohnung anzurufen, aber niemand antwortete. Als sie am Montagmorgen erschien, fragte ich sie, was passiert sei, und sie sagte einfach, sie hätte sich nicht wohlgefühlt. Das war alles? Ja. Ich versuchte es noch ein paar Mal, aber sie antwortete einfach nicht. Hm. Miss Mortimer, ich kenne Eve schon lange und ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass ich sie sehr gerne mag. Wir mögen sie beide sehr gerne. Dann sagen Sie mir die Wahrheit. Warum machen Sie sich Sorgen wegen Eve? Ich habe einfach das Gefühl, dass sie irgendwie an den Geschehnissen von heute Morgen nicht ganz unbeteiligt ist. An dem Mord? Ja. Aber bitte verstehen Sie mich um Himmels Willen nicht falsch. Ich glaube natürlich nicht eine Sekunde, dass Eve auch nur das Geringste mit dem Mord zu tun hat. Aber irgendwie war sie nicht... Was? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie völlig überrascht war. Sie meinen, sie wusste, dass Louis ermordet werden würde? Ja, das war jedenfalls mein Eindruck. Sehen Sie, nachdem ich die Polizei avisiert hatte, telefonierte ich Eve und erzählte ihr, was geschehen war. Sie war offensichtlich erschüttert, selbstverständlich. Aber sie schien nicht maßlos überrascht von der Neuigkeit. Was sagte sie? Es war nicht so sehr, was sie sagte, sondern... Was sagte sie? Sie sagte nur, oh mein Gott. Sonst nichts? Nein. Aber wie sie es gesagt hat, so ruhig, beinahe als wollte sie sagen, oh mein Gott. Dann ist es also doch geschehen. Ich verstehe. Und dann ist da noch etwas, das ich nicht verstehe. Ob es etwas mit dem Mord zu tun hat, kann ich nicht sagen. Aber Ihre Schwester Catherine hat vor einiger Zeit ein Kleid bei uns gekauft. Unglücklicherweise verlor sie den Gürtel dazu und schrieb Eve, ob sie ihr nicht einen genau gleichen besorgen könnte. Ja. Wir hatten die größten Schwierigkeiten, das gleiche Material zu finden. Aber schließlich gelang es uns und eine Weißnäherin in Walton Street machte uns den Gürtel. Ich werde nie den Morgen vergessen, als sie ihn herüberbrachte. Eve war ganz aufgeregt. Wieso aufgeregt? Ich weiß nicht, aber glauben Sie mir, sie war aufgeregt. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Wissen Sie, was mit dem Gürtel geschehen ist? Ja, Eve hat sie gebeten, ihn nach Venedig mitzunehmen. Aber aus irgendeinem Grunde haben sie ihn offenbar ihrem Bruder gegeben. Nein, das stimmt nicht. Ich habe den Gürtel zwar von Eve erhalten, aber ich habe ihn nicht meinem Bruder gegeben. Aber er ist bei ihm gefunden worden, denn der Inspektor... Ja, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, woher Louis ihn hatte. Ja, wenn nicht von Ihnen, woher um alles in der Welt, sondern das... Da ist sie. Robert. Hallo, Eve. Komm. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, Robert. Ich musste schnell in die Apotheke gehen. Und ich war sowieso zu spät. Ich bin erst nach 5 bei Scotland Yard weggekommen und dann habe ich noch schnell das Gepäck in meiner Wohnung abgestellt. Robert, Hat man schon irgendeinen Anhaltspunkt, wer es getan haben könnte? Nein, leider nicht. Noch nicht. Und wenn, würden Sie es uns nicht sagen? Eve, Mrs. Clayton hat angerufen wegen ihres Mantels. Sie hat ein fürchterliches Theater gemacht und ich dachte, ich bringe ihn am besten schnell selbst hin. Ja, gut, Pearl. Du siehst so müde aus, Eve. Hast bestimmt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Doch, eine Kleinigkeit zum Mittag. Ich habe eine Kleinigkeit gegessen. Du hast nicht einmal deinen Kaffee getrunken. Sie sollten sie zum Nachtessen einladen, Mr. Bristol. Das ist genau das, was ich tun werde. Ich kann jetzt nicht. Das werden wir sehen. Also bis morgen, Eve. Und komm nicht ins Geschäft, wenn du nicht magst. Ruf mich einfach an. Ja, Pearl. Und Sie können Ihrem Sergeant Edwards, oder wie er heißt, sagen, dass er morgen früh um 10 Uhr meine Fingerabdrücke haben kann. Wenn er 5 Minuten zu spät ist, hat er Pech gehabt. Danke. Ich werde es ihm sagen. Wie geht es Catherine und Freddy? Ausgezeichnet, danke. Hat es Catherine sehr getroffen? Sie konnte es zuerst einfach nicht fassen. Ich übrigens auch nicht. Catherine und Louis sind ja nie so richtig miteinander ausgekommen, aber er hat sie sehr gern gemocht, Robert. Er hat oft über sie gesprochen, als wir noch in den alten Zeiten. Ja, ich verstehe. Eve, was wollte Louis hier? Ich weiß es nicht. Hast du es getan? Robert, um Gottes Willen, nein. Louis umbringen. Warst du mit ihm verabredet? Hattest du ihn gebeten, dich hier in La Boutique zu treffen? Nein. Ich habe dir doch schon am Telefon gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was er hier wollte. Bist du ganz sicher, Eve? Natürlich bin ich sicher. Glaubst du mir etwa nicht? Einem Freund von mir hast du nicht die Wahrheit gesagt. Was meinst du damit? Du hast Inspektor Daly erzählt, du hättest nicht gewusst, dass Louis hier in London war. Ich habe es auch nicht gewusst. Eve, das stimmt doch nicht. Und du weißt es. Du hast mir selbst gesagt, du hättest ein Bild von ihm in der Zeitung gesehen. Und wir haben doch über Louis gesprochen, in dem Café, bevor ich zum Flugplatz gefahren bin. Ach ja, ja, richtig. Das habe ich ganz vergessen. Robert, hast du eine Zigarette? Meine sind leider aus. Du musst mir sagen, was geschehen ist. Du musst mir die Wahrheit sagen. Ich habe Louis immer geliebt. Das weiß ich. Ich dachte, die Scheidung würde alles ändern. Ich wollte keine Gefühle mehr haben ihm gegenüber, Robert. Ich wollte ihn hassen. Wirklich hassen. Dafür, dass er mich so unglücklich gemacht hat. Aber ich konnte nicht. Hast du Louis getroffen? Ja. Wann? Vorgestern Abend. Bitte erzähl mir alles ganz genau. Ich hatte ihn im Fernsehen gesehen und benutzte das als Ausrede, um mit ihm zu telefonieren. Er war sehr freundlich, aber ein bisschen distanziert, hatte ich das Gefühl. Als ich den Hörer auflegte, schämte ich mich, dass ich mich überhaupt mit ihm in Verbindung gesetzt hatte. Nach all diesen Jahren. Übertreib nicht, Eve. Erzähl was. So war mir jedenfalls zumute. Dann, eine Stunde später, rief er mich zu meinem größten Erstaunen an. Er sagte, er wäre nicht allein gewesen, als ich telefoniert hätte. Und er hoffte, ich nehme ihm seine Reserviertheit nicht übel. Ah, der langen Rede kurzer Sinn, er lud mich zum Nachtessen ein. Und, bist du hingegangen? Ja. Ja, Eve, warum hast du das dem Inspektor nicht gesagt? Ich weiß nicht. Ich habe die Nerven verloren. Er hat mich nervös gemacht, Robert. Nach der ersten Lüge blieb mir nichts anderes übrig, als weiterzulügen. Ja, aber du musstest doch wissen, dass er alles herausfinden wird. Selbst wenn ich es ihm nicht erzähle. Wo habt ihr gegessen? Im Savoy Grill. Auch das noch. Also schön, Eve. Erzähl weiter. Ich war ungefähr um 8:30 Uhr dort. Louis bewohnte eine Suite im 3. Stock auf die Themse hinaus. Als ich den Korridor entlang ging, hörte ich jemand Klavier spielen. Herein! Hallo, Eve! Hallo, Louis! Eve, Darling. Ich freue mich, dich zu sehen. Reizend von dir, dich hierher zu bemühen. Komm, gib mir deinen Mantel. Du siehst zauberhaft aus. Was war das für eine Melodie, die du eben gespielt hast? Auch ein Song, den ich vor Jahren für Diamond Girl geschrieben habe, aber ist da nicht verwendet worden. Darum kam sie mir bekannt vor. Du siehst wirklich wundervoll aus. Eve, wirklich im Ernst. Vielen Dank, Louis. Was möchtest du trinken? Ein Dry Martini? Ja, bitte. Man hat mir übrigens erzählt, Dein Geschäft laufe sehr gut. Wer ist Mann? Robert. Ja, es stimmt. Ich habe ja schon immer behauptet, du seist eine geborene Geschäftsfrau. Ja, das hast du, Luis. Ich hoffe, der Martin ist nicht zu dry für dich. Danke. Also, auf uns. Skål. Skål. Ich dachte, wir essen am besten unten im Grill. Ich habe einen Tisch auf 9:30 reservieren lassen, da haben wir also massenhaft Zeit. Ist der Martin in Ordnung? Ja, ausgezeichnet. Ja. Luis, was kann ich für dich tun? Was du für mich tun kannst? Ja. Was meinst du damit? Luis, als ich deine Stimme am Telefon hörte, wusste ich sofort, dass du etwas von mir wolltest. Was ist es? Meine liebe Eve, ich habe dich seit Jahren nicht gesehen. Ich lade dich zum Nachtessen ein. Ich mache dir ein paar ehrlich gemeinte Komplimente und nach den ersten 5 Minuten bezichtigst du mich egoistischer Motive. Das ist wirklich unverbesserlich. Luis, ich freue mich auf diesen Abend. Ich auch, Darling. Dann sag mir jetzt, was du mir zu sagen hast, damit wir es hinter uns haben, bevor wir zum Essen gehen. Also gut, du hast gewonnen. Ich werde dir sagen, was ich von dir will, aber zuerst möchte ich etwas klarstellen. Ich habe dich nicht deswegen heute Abend eingeladen. Was willst du von mir, Luis? Dieser Brief. Ja? Ich möchte, dass du ihn für mich bis nächsten Donnerstag aufbewahrst. Falls du bis Donnerstagmorgen um 11 Uhr nichts von mir gehört hast, schickst du ihn ab. Er ist adressiert und frankiert. Aber warum behältst du ihn nicht und schickst ihn selbst ab? Ach, ich bin in letzter Zeit so nachlässig, Darling. Ich könnte ihn verlieren. Das klingt nicht sehr überzeugend, Luis. Wirst du das für mich tun? Ja, natürlich, wenn du willst. Danke, Eve. Und das ist alles? Ja, außer bitte erwähne den Brief niemandem gegenüber. Warum sollte ich? Und falls mir irgendetwas zustoßen sollte, vor Donnerstag meine ich, dann, naja, dann schick ihn einfach ab. Was sollte dir denn zustoßen? Ich kann von einem Bus überfahren werden oder irgendetwas, weißt du. London ist heutzutage schlimmer als New York. Möchtest du noch einen Dry Martini? Nein, danke, ich habe noch nicht ausgetrunken. Also, dann aber los. Ex? Luis. Ja, Darling? Nein, nichts. Na, was wolltest du sagen? Es ist nicht wichtig. Luis, würdest du jetzt etwas für mich tun? Ja, selbstverständlich. Was ist es? Spiel diese Melodie von vorhin noch einmal. Ich weiß etwas Besseres, Darling. Ich werde dir eine neue Melodie vorspielen, die du noch nie gehört hast. Und, was geschah weiter? Ich verließ das Hotel ungefähr um 1:45, ja? Nahm mir ein Taxi und kam direkt hierher. Hierher in La Boutique? Warum bist du nicht nach Hause gefahren? Wir haben hier ein Safe und ich wollte den Brief einschließen. Mhm. Hatte dich Louis darum gebeten? Nein, aber ich fürchtete, ich könnte ihn verlieren. An wen ist der Brief adressiert? An irgendjemanden in San Francisco. Ich glaube, der Name war Winter. Rolf Winter? Ja, ich glaube. Aber ich bin nicht sicher. Also gut, Eve. Gib mir bitte den Brief. Robert, ich will sicher keine Schwierigkeiten machen. Aber ich habe Louis versprochen... Louis ist tot. Ich möchte den Brief in Verwahrung nehmen, Eve. Wie du willst, Robert. Nur einen Moment, der Safe ist unten. Nimm es bitte ab, Robert. Ja, ist gut. Hallo? La Boutique? Ja? Kann ich mit Mrs. Bristol sprechen, bitte? Es tut mir leid. Sie ist im Moment nicht hier. Kann ich was ausrichten? Mit wem spreche ich bitte? Karl, ich bin ein Freund von Mrs. Bristol. Aha. Sagen Sie bitte, dass es morgen nun doch nicht geht. Ich habe Schwierigkeiten mit Barry. Schwierigkeiten mit Mary? Hm? Nein, Barry. Ach so, Barry. Ja, gut, ich werde es ihr sagen. Vielen Dank. Übrigens, wer sind Sie? Mein Name ist Bristol, Robert Bristol. Bitte, bitte. Wer war's? Ein gewisser Karl. Er lässt dir sagen, es ginge morgen nun doch nicht. Ah ja. Er hatte Schwierigkeiten mit Barry. Hast du eine Ahnung, was das heißen soll? Beide sind Freunde von mir. Wir wollten morgen zusammen Mittag essen. Aha. Ich hatte es übrigens sowieso vergessen. Kann ich den Brief jetzt haben, Eve? Was? Den Brief. Ach ja, entschuldige. Hier. Du hast übrigens recht gehabt mit dem Namen. Rolf Winter, Mark Hopkins Hotel, San Francisco. Wer ist Rolf Winter? Ein amerikanischer Millionär. Ist er... War er ein Freund von Louis? Nein, nicht eigentlich ein Freund. Gib mir mal bitte die Schere, Lord Eve. Ja, willst du den Brief öffnen? Ja. Ich öffne ihn aus zwei Gründen. Erstens, weil ich neugierig bin und zweitens, weil es sowieso keinen Sinn hat, ihn nach San Francisco zu schicken. Mr. Winter ist hier in London, in Claridge. In London? Woher weißt du, dass er in... Oh, es ist eine Fotografie. Ja. Was ist drauf? Schau es dir mal an, Eve. Aber das ist ja La Boutique. Ja. Robert, warum sollte Louis jemanden, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, eine Fotografie meines Geschäftes schicken? Moment mal, ist noch was drin. Kurze Notiz. Robert, so seltsam. Robert, was ist es? Diese Notiz ist von Louis geschrieben worden, aber es sollte so aussehen, als käme sie von mir. Von dir? Ja. Sie ist mit Robert Bristol unterschrieben. Lieber Winter, Louis hat mir alles über die Fotografie erzählt. Wenn Sie wollen, dass ich schweige, tun Sie genau, was er Ihnen sagt. Robert Bristol, Chefinspektor Scotland Yard. Bist du sicher, dass es die Handschrift von Louis ist? Ja, aber es besteht nicht der geringste Zweifel. Ja, aber warum sollte Louis deinen Namen... Augenblick mal, Eve. Bitte schau dir doch mal hier ein anderes Foto an. Hier. Was? Noch ein Foto von La Boutique? Ja. Wo hast du das her? Es wurde mir von irgendjemand geschickt. Ich habe keine Ahnung von wem. Nach Venedig. Sag mir jetzt, Eve, und bitte sag die Wahrheit. Hast du eines dieser Fotos schon mal gesehen? Ja. Und wer hat sie gemacht, weißt du das? Pearl Mortimer vor Jahren. Aha. Wir hatten in der Zeitung ein großes Inserat gesehen und dachten, ein neues Geschäft. Eve, was ist denn? Fühlst du dich nicht wohl? Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Komm, nimm nur meinen Arm, komm. Oh. Komm, setz dich. Alles dreht sich im Kreis. So, ganz ruhig, komm, mach mal die Augen zu. Es wird dir gleich besser werden. Hast du irgendwo einen Schluck Cognac? Nein, ich glaube nicht, es sei denn, Pearl habe... Na? Es geht schon wieder. Es ist fast vorbei. Was siehst du? Ich fühlte mich plötzlich so schwindelig, alles drehte sich. Ist auch kein Wunder. Hast einen schlimmen Tag hinter dir und hast noch nichts gegessen. Wo ist dein Mantel? Dort drüben. Warum? Komm, wir gehen jetzt was essen. Nein, nicht heute Abend, Robert. Ich möchte lieber nach Hause, wenn es dir nichts ausmacht. Eve, du musst etwas essen. Bring mich nach Hause, Robert, bitte. Entschuldigen Sie, Sir. Ja? Inspektor Daly möchte Sie sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass Sie noch beim Frühstück sind, aber... Na, ist in Ordnung, Mrs. Webb. Komm herein, Eric. Ja, gut, super. Mrs. Webb, bringen Sie bitte noch eine Tasse. Der Inspektor schätzt guten Kaffee. So, es tut mir leid, dich beim Frühstück zu stellen. Ich bin gerade fertig. Setz dich, Erik. Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Sir? Wie bitte? Nein, danke. Wie, bestimmt nicht, Erik? Nein, ganz bestimmt nicht, nein. Also in diesem Falle keine Tasse, Mrs. Webb. Na, was bringst du für Neuigkeiten? Ach, ich hätte gern zuerst mal deine gehört. Meine? Ja. Warst du nicht bei Mrs. Bristol gestern Abend? Doch. Na also. Und ist sie bei ihrer Behauptung geblieben, sie habe deinen Bruder nicht getroffen? Sie hat ihn getroffen. Sie haben sogar zusammen im Savoy gegessen. Warum zum Teufel hat sie mir denn das nicht gesagt? Ja, das weiß ich auch nicht. Sie sagte, du hättest sie nervös gemacht. Doch, ganz im Gegenteil. Sie hat mich nervös gemacht mit ihren ausweichenden Antworten. Also jedenfalls haben sie zusammen gegessen. Sie hat ihn offenbar im Fernsehen gesehen, hat ihn angerufen und er hat sie eingeladen ins Hotel. Ich muss auch sagen, es war dumm von ihr, es zu verschweigen. Ach, Erik, bitte erkundige dich sofort nach einem Mann namens Rolf Winter. Er ist ein amerikanischer Millionär und wohnt im Augenblick vermutlich im Claridge. Mein Bruder hatte ihn in San Francisco getroffen. Ja, gut, mach ich. So, und jetzt deine Neuigkeiten. Sagt dir der Name Hardy Nelson etwas? Nelson, der Popsänger? Natürlich. Er tritt im Moment im Savaranda Club auf. Savaranda? Louis war mal Pianist dort. Wann? Ja, schon lange her. Ja, wie, bevor er sich einen Namen als Komponist gemacht hatte? Ja, bevor er überhaupt angefangen hatte zu komponieren. Aha. Aber was ist mit Nelson? Nelson kommt gewöhnlich gegen 10 Uhr in den Club. Aber gestern Abend erschien er merkwürdigerweise überhaupt nicht. Ungefähr um 12:30 Uhr ging Anatol, der Oberkellner, in den Hof hinter dem Club. Der tut das offenbar jeden Abend, um frische Luft zu schnappen. Also, um es kurz zu machen. Hinter einem der Abfallkübel schaute der Fuß eines Mannes hervor. Und als Anatol nachsah, war es Nelson. In einem schrecklichen Zustand. Er war offensichtlich brutal zusammengeschlagen worden. Weiter? Anatol telefonierte nach einem Krankenwagen und dann seiner Frau und sagte ihr, sie solle sich mit mir in Verbindung setzen. Wieso mit dir? Naja, Anatol und seine Frau wohnen in meinem Block, also wir kennen uns gut. Ach so, ja. Und weiter? Ich erreichte den Club gerade in dem Moment, als man Barry Nelson ins Spital fahren wollte. Er war bei Bewusstsein. Barry? Barry, ja. Ach so, ja, du weißt das nicht. Sein offizieller Name ist Hardy, aber jedermann nennt ihn Barry. Er war also bei Bewusstsein, aber er weigerte sich, eine Aussage zu machen. Und dann, gerade als die Türen des Krankenwagens geschlossen wurden, sagte er zu Anatol noch, in meiner Garderobe ist etwas Geld, Anatol, bitte heben Sie es für mich auf. Und? Wir haben 2.300 Pfund in seiner Garderobe gefunden. Zweiter Donnerwetter. Und außerdem haben wir, Moment, das da gefunden. Aber das ist doch der Gürtel, den Eve mir gegeben hat, den ihr bei Louis gefunden habt. Nein, der liegt wohlverwahrt in Scotland Yard. Das hier ist ein anderer Gürtel. Ist ein anderer? Hat ihn O'Hara gesehen? Nein, noch nicht. Erst heute Nachmittag. Also wenn du mich fragst, Erik, dieser Gürtel sieht genauso aus wie der andere. Wenn du beide nebeneinander hältst, dann nicht mehr. Und wo liegt der Unterschied? Das Material ist doch das gleiche. Ja, aber die Schnalle. Die Schnalle ist bei diesem hier etwas größer. Ja, tatsächlich. Und etwas dicker. Hast du die Geschäftsetikette gesehen? La Boutique. Kensington 8271? Robert? Bist du es, Eve? Ja. Robert, ich muss dich sehen. Was ist denn? Es ist wichtig. Kannst du sofort zu mir in die Wohnung kommen? Ja, natürlich. Was ist denn mit dir, Eve? Was ist los? Ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Bitte, Robert, komm sofort. Ja, selbstverständlich, aber beruhige dich, Eve. Ich bin in 10 Minuten bei dir. Mrs. Briscoe? Ja, vollkommen mit den Nerven runter, ihrer Stimme nach zu urteilen. Guten Tag, Mr. Bristol. Guten Tag, Morgan. Wie geht's Ihnen? Danke, gut, Sir. Mrs. Bristol ist nicht hier, Sir. Sie ist vor etwa 10 Minuten ausgegangen. Wie, sind Sie ganz sicher? Jawohl, Sir. Verstehe ich nicht. Sie erwartet uns doch. Ja, ich weiß, Sir. Sie hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie dringend im Laden gebraucht wurde, Sir. Ah. Sie bittet Sie, ihr, wenn möglich, dorthin nachzukommen. Na, vielen Dank, Morgan. Ja, keine Ursache, Sir. Ja, sagtest du nicht, Sie war nervös am Telefon, Robert? Ach, und wie? Ja, dann verstehe ich nicht, warum Sie nicht gewartet haben. Augenblick mal, Erik. Morgen, haben Sie Mrs. Bristol weggehen sehen? Nein, Sir. Ich war unten in der Portierloge, als mich Mrs. Bristol anrief. Ich bin eben erst mit einem Brief für Nummer 42 hier heraufgekommen. Aber ich habe den Wagen wegfahren hören. Aha. Wegfahren hören. Na, besten Dank, Morgen. Was ist denn los, Robert? Ist etwas nicht in Ordnung, Sir? Weiß nicht. Komm, Erik, schnell. Ja, sie scheint wirklich nicht da zu sein. Tja, sieht so aus. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sir, ich habe den Wagen wegfahren hören. Moment. Spielt da nicht das Radio? Ja, tatsächlich. Miss Bristol hat es schon ein paar Mal vergessen abzustellen, wenn sie ausgegangen ist. Was hältst du davon, Robert? Ich weiß nicht, Erik. So, irgendetwas stimmt da nicht. Morgen, haben Sie einen Schlüssel zu der Wohnung? Ja, ich habe den Schlüssel zu allen Apartments. Dann öffnen Sie die Türe. Ja, Ich weiß nicht, ob Mrs. Bristol einverstanden wäre. Morgen öffnen Sie die Türe. Jawohl, Sir. Das Telefon, Robert. Ja, ich höre es. Aber es ist tatsächlich niemand hier. Stellen Sie das Radio ab morgen. Jawohl, Sir. Robert? Ja? Also, bilde ich mir das nur ein, oder? Was ist denn? Ja, hörst du nicht? Hörst du nicht auch irgendwo Wasser laufen? Wasser? Ja. Soll ich das Telefon abnehmen, Sir? Ja, ja, bitte morgen. Ah, nein, warten Sie. Ja, selbst. Hallo, hier spricht Robert Bristol. Hört Sie, Mrs. Bristol ist im Badezimmer. Sie haben ihr eine Injektion gegeben und sie in die Badewanne gelegt. In die Badewanne? Ja, um Himmels Willen, machen Sie schnell, Mr. Bristol, schnell, oder sie ertrinkt. Robert, was ist los? Wo ist das Badezimmer? Morgen, wo zum Teufel ist das Badezimmer?